Wie einer in einer gefährlichen Welt zugrunde geht, weil er nur ein anderer sein wollte, als er ist, erzählt Daniel Espinosa in dem Thriller Easy Money, Spür die Angst, basierend auf dem Roman des schwedischen Bestsellerautors Jens Lapidus. Joe, Student in Stockholm, macht auf reich, aber nachts... Kontostand 200 Kronen. Nachts fährt er Taxi, um sich die Freundin aus begüterten Kreisen leisten zu können. Es scheint mir fast so, als ob du das alles hier zum ersten Mal erlebst. Und wäre das gut oder wäre das schlecht? Dann ist da noch Jorge, der aus dem Knast ausbricht und nun einen letzten Deal abziehen will. Und Mrado, der brutale Geldeintreiber, der Jorge töten soll, aber zwischendurch nicht weiß, wohin mit seiner 8-jährigen Tochter. Beim großen Kokain-Deal kreuzen sich die Wege von Jorge, Mrado und Joe. Der Student hat nämlich von seinem serbischen Taxichef ein verlockendes Angebot bekommen. Es geht um... Wie viel? 20 Millionen. Kannst du uns helfen? Bei Investments, Buchhaltung, Geldwäsche. Mit seinem Handschlag begibt sich Joe in eine Welt, in der nur Geld, Macht und Gewalt zählen. Keine Loyalität, keine Versprechen. Du hast alles brav für die vorbereitet. Den Rest schaffen die allein, glaub mir. Daniel Espinosa zeichnet einen Blick auf eine Gesellschaft mit düsteren Abgründen und extrem widersprüchlichen Charakteren. Easy Money, spür die Angst, von Daniel Espinosa. Herausragend.